Also in Washington, England gibt es eine Pizzeria, in der gibt es ein Gate. Das ist Englisch und steht für Tor. Dieses Tor führt direkt zur Hölle. Nein, zu einer Höhle, in der die Lizard People, also Menschen mit grüner Alligatorhaut, leben. Und da fahre ich gerade hin, mit dem 9-Euro-Ticket von Bielefeld aus. Das wird ein Abenteuer, das können Sie mir glauben. Als ich da über die Grenze nach Frankreich fahren wollte, wurde ich kontrolliert. Das 9-Euro-Ticket sei nicht gültig auf diesem Weg, hieß es. Ich erkläre die Situation, das mit den Lizard People und der Pizzeria und meinem Plan, die über den Eurotunnel zu besuchen. Darauf wurde gar nicht weiter eingegangen. Die verstanden nur Bahnhof und ich aus dem Zug geladen auf denselbigen. Verschwörung, wohin man schaut. Also als Tramper weiter, von dort nach dort. Ich werde Beweise liefern, sobald ich angekommen bin. Das zieht sich noch ein wenig hin. Denn die wissen, was auf sie wartet, wenn das rauskommt. Ich werde Fotos liefern auf Instagram. Folgt mir bitte dort, @Barkowski. Angekommen bin ich schließlich doch in Washington, England. Mit einem Uber bin ich die letzte Strecke zur Pizzeria gefahren und was ich dort erlebte, das glaubt mir niemand. Außer ich hätte nicht Fotos. Ich also in die Pizzeria rein und erstmal nichts anmerken lassen. Eine Pizza Hawaii bestellt. Doch die gab es dann nicht. Verschwörung, ich höre dich trapsen. Also dann halt Pizza Salami. Denn was viele nicht wissen ist, dass die Lizard People oder Eidechsenmenschen keine Ananas mögen. Also die mögen sie gar nicht und auch nicht auf der Pizza. Dann wurde es spät und die Pizzeria war kurz vor dem Schließen. Doch die Pizza war groß und noch lange nicht gegessen. Da bot mir Michel, der Kellner, an, zur Afterparty zu bleiben. Ich sei doch ein cooler Junge, jemand, der open-minded sei und nichts über die Special Guests, die noch kämen, schimpfen würde. Und ich hatte schon ein paar Bier-Intus und willigte ein. Dann gegen Mitternacht wurde das Lokal offiziell geschlossen und ich saß noch auf einem Barhocker bei Michel an der Theke. Der sagte gerade, "My name is Mitchell, not Michel." Und ich so, "My name is Ed Barkowski, follow me on Instagram." Und da waren sie schon zu einer kleinen Treppe emporgestiegen. Ich traute meinen Augen nicht. Es waren fast Menschen, nur winzig und mit grüner Haut. Sie bestellten eine Runde aufs Haus, was mir sehr entgegenkam, denn ich war mittlerweile knapp bei Kasse. So fragte ich sie, "You don't like Pizza Hawaii?" "No, it's terrible," sagte der eine und die anderen lachten. Ich nahm mein Handy heraus und machte ein Foto, sagte, "We will see who loves now. I'm just posting this on my Instagram, @Barkowski. Und da lachten sie noch mehr und ich war verblüfft. Sie bezeichneten mich als Conspiracy-Nuss und sagten, dass mich kein Mensch ernst nehmen würde und luden mich auf noch einen weiteren Schnaps ein. Da konnte ich nicht Nein sagen. Und einige Schnäpse später waren wir die besten Freunde, die Lizard People und ich. Am nächsten Tag wachte ich mit einem Hangover auf einer Parkbank in Washington, England auf und hatte nur noch verschwommene Erinnerungen an die letzte Nacht. Die Eidechsenmenschen hatten mich gefügig gemacht, meine menschliche Schwäche den Alkohol ausgenutzt. Und da war ich nun, ein Wrack mit 0 Pfund Kohle und 0% Akku in Washington, England, aber mit dem guten Gewissen auf Instagram geliefert zu haben. Und das machte mir Mut, also mit dem Daumen nach oben, mich auf den Weg zurück nach Deutschland machte.